Guti. So, ich muss kurz meine Schultern kreisen. Schultern schmerzen. Komplett, Alter. Die ganze Zeit eigentlich irgendwie. Hört man das? Ich habe kurz irgendwas leicht knacken gehört, aber das waren das deine Schultern. Ich merke das immer, wenn ich mit Dennis so rotiere, dass das dann irgendwann hört es auf, wie wenn da irgendwas so festgebacken ist. Und je länger man dann dran rumkreist, dann löst sich das irgendwann. Okay. Muss das jetzt immer machen. Also ich glaube, ich muss das immer machen, wenn es da ist, so lange bis es weg ist. Vielleicht ist das eine Schleimbeutelentzündung. Nee, ich glaube, das ist einfach der fehlende Sport. Ja, gut, das stimmt. Das fehlende Rückenfit. Das fehlende Rückenfit, das wird sein. Das killt mich gerade. Kann schon sein. Naja, ich habe noch vor, nach der Aufnahme eine Runde laufen zu gehen. Aber das hatte ich gestern auch schon vor und da ist auch nichts geworden, deswegen. Gestern bin ich von der Arbeit heim, hab Müsli gegessen, wollte die Müsli-Schale in den Geschirrspüler reinstellen. Dann ist die auf den letzten 10 Zentimetern aus meiner Hand geflutscht auf eine Müsli-Schale, die drunter lag und beide sind einfach zerbrochen. Das ist so bitter. Und dann hatte ich einfach gar keinen Bock mehr auf Laufen. Aber vielleicht habe ich auch nur so ein Ereignis gesucht, um mir das schön zu reden, nicht laufen zu müssen. Das mag sein. Aber das ist der menschliche Körper, glaube ich, ziemlich gut drin. Ja, sich selber so ein Bein zu stellen und zu sagen, ach, jetzt, nee. Also vor allem arbeitet da die Psyche mit dem Körper relativ gut zusammen. Ja. Wenn du so einen Moment willst, dann kriegst du den auf jeden Fall. Also selbst wenn du unterbewusst willst. Oh Mann, ich muss mal ganz kurz noch eine Nachricht schreiben, dann tippe ich auch nicht mehr. So, jetzt bin ich absolut ready. Okay, los geht's. Auf die Plätze, fertig. Und los. Yeah! motivierend, Alter. Ich hab gedacht, das ist der Anheizer, aber ich glaube, alles so funktioniert das nicht, indem man einfach nur runterzählt und los sagt. Los, jetzt macht! Weil bei Kindern klappt es bestimmt, die sind top motiviert dann, aber. Ich glaube, je länger und je aufgeregter man dann zählt, desto krasser sind die hyped. Ja. Selbst wenn du denen gar nicht sagst, was sie tun müssen. Einfach nur runterzählen. Das einfach nur zählen und dann sind die so gespannt, was dann passiert. Ja. Und los, und dann stehen sie auf, aber wissen gar nicht, was zu tun gibt. Weil abwaschen. So in eine Falle gelockt. Oh Mann. Ja. Sollen wir mal Hallo sagen? Ja, ich denke, wir sollten mal wieder langsam reinstarten. Okay, dann sag doch du mal Hallo. Herzlich willkommen, liebe Leute. Zurück aus einer kleinen Pause. Euer Lieblingspodcast. Hallöle. Der Superlativen. Wir heißen euch herzlich willkommen beim Carsten San Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Dem deutschen Ayran. Jufka. Podcast mit Ayran. So rum. Schon lange nicht mehr gesagt. Was ist komisch, wenn ich nur mein Wave Wobble Double sehe. Ja, ich denke auch immer, ich bin, weil das sind dann so Linien, wie wenn der Herzschlag aufhört einfach. Ja, wenn der andere redet, ist einfach so die Linie und dann kann man nicht einfach hochgucken und dann geht die andere weiter, sondern dann ist Stille. Dann denke ich, ich muss was sagen, aber auch muss man ja gar nicht. So richtig verkrampft gerade der Start hier. Aber ist auch holprig, das ist wie Fahrradfahren. Wenn du es lang nicht machst, dann kommst du halt nicht so schnell wieder rein. Glaubst? Ich hab gedacht, gerade da ist nicht so. Ja, schon. Ich hab geguckt, wann die letzte Folge war. Die war im März, oder? Previously played. Ja, warte mal, da muss ich ja gucken. All Episodes. 20. März. 20. März? Das ist ziemlich gute genau Hitlerbart-Folge. Ziemlich genau 2 Monate Pause. Stimmt. Was musst du sich auch mal gönnen als rechtschaffende Künstler. Glaubst du, Podcast ist Kunst? Ach, es ist auf jeden Fall Kultur, ob es als Kunst zählt. Ja. Ich glaube, das ist keine Kunst. Ich glaube, das könnte jeder da draußen. Ja, aber nach dem Maßstab darfst du ja nicht arbeiten. Das kann ja auch jeder irgendwas auf ein Papier klatschen und sagen, er ist Maler, aber ob er jetzt wirklich ein Maler ist. Aber das ist wahre Kunst. Ja, kennst du auf TikTok diese Videos, wo Leute einfach überteuerte Bilder auf eBay, also die machen selber ein Bild, ja, aber halt hauptsächlich irgendwie, indem sie Farbe auf eine Leinwand klatschen und dann stellen sie es bei eBay überteuert rein oder halt für den Preis, was ähnliche Bilder, die ähnlich aussehen, kosten, aber gleich so im fünfstelligen Bereich oder so. Und dann weiß man immer nicht, weil die das ja in dem Video reinstellen, ob die das wirklich dann verkauft bekommen. Ja, aber anscheinend ist es so. Aber anscheinend schon. Ja. Mir zeigt irgendwie mein Algorithmus auch ganz oft so Geldmacht-Tipp-Videos an, aber ich weiß nicht warum. Und weil jeder gern Geld macht. Ja, aber ich habe da keins geliked eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum das immer auf meiner For You-Page landet. Aber schon so, gerade das mit dem Bildermachen, habe ich schon gesehen. Und dann irgendwie eins, wo man Sachen übersetzen soll und damit irgendwie pro übersetztem Satz 70 Cent macht oder so. Oh Gott, Alter, das dauert ja ewig. Ja, aber es läppert sich am Schluss wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, mir wird immer sowas angezeigt, wo Leute Sachen auf Amazon kaufen und es wieder verkaufen oder sowas. Boah, das ist aber voll der Stress wahrscheinlich. Ich glaube auch, oder wo Leute YouTube-Videos mit Musik hochladen und dann dafür irgendwie Geld bekommen. YouTube-Videos mit Musik? Ja, die irgendwie so GEMA-freie Musik und die verpacken sie dann in ein Video und dann erklärt der auch, das ist so ein Stock-Video, wo man halt irgendwas sieht, was sich halt so vielleicht minimal bewegt oder so, wo zu jedem Musikding passen würde. Okay. Und dann laden sie es hoch, aber wie sie genau damit Geld machen, habe ich keine Ahnung. Da habe ich dann auch gedacht, das ist bestimmt genau so eine 70-Cent-Geschichte, wo dann so nichts abwirft, wo sich dann auch im ich weiß nicht, man verbrät da bestimmt ein paar Stunden, bis man das Ding so hat, wie man es hat. Natürlich kann man das irgendwann dann, macht man das so automatisiert, dass es vielleicht unterm Strich auf weniger Zeit rausläuft, aber ich glaube wirklich, die Videos fangen ja immer an mit, ich habe so viel Kohle gemacht und so und zeigen sie irgendeinen Screenshot und du kannst ja gar nichts dazu sagen, weil du weißt nicht, was das für eine Seite sein soll oder jetzt die irgendeine Zahl, das könnte ja auch einfach irgendein Aktienkurs von irgendwas sein. Schon. Weißt du ja gar nicht. Ich bin reich. Ich bin reich und es ist ganz einfach. Diesen $800,000 Rolls-Royce habe ich in nur einer Woche verdient. Kennst du die Videos? Aber ich glaube, das sind die, wo mir auf YouTube viel vorgeschlagen wurden und die ich wirklich mit Absicht nicht angeklickt habe, weil sonst habe ich gedacht, komme ich in so ein Loch rein, wo dann nur noch so ein Scheiß kommt. Ja, aber es gibt ja diese typischen Comedy-Gruppe-Videos, die gerade solche sind, wo irgendwie so, danke Peter für diese WhatsApp-Gruppe, ich habe innerhalb einer Woche 2000 Euro gemacht und so. Und dann gibt's aber halt auch noch die Prinz-Markus-Videos, wo der dasselbe Prinzip macht und der übertreibt halt wie bei allem, was er übertreibt. Und das ist so genial, weil der so, du kennst Prinz Markus, oder? Ja, ich habe mich nie mit dem befasst, also ich weiß, wie er aussieht und dass es den gibt, aber was er genau macht und wieso er so interessant ist, weiß ich nicht. Also vor allem behindert sieht er Steuern, glaube ich, dafür saß er mal im Knast, ich weiß nicht genau. Ich habe mich auch nicht super arg mit ihm beschäftigt, aber diese Videos, da bin ich halt ein paar Mal drüber gestolpert, weil die als deutsche Memes halt mittlerweile zählen und die sind so gestört, weil der hat ja immer diese knallrote Birne. Und dann schreit er da in die Kamera rein, wie viel Geld er verdient. In einem Video sagt er, er ist so reich, dass er geil ist und jetzt einen Fußball fickt. Und im anderen schreit er halt rum, dass er so einen Rolls-Royce innerhalb von einer Woche verdient hat. Das ist einfach nur kaputt irgendwie. Aber es ist ein deutsches Meme. Okay. Internetgeschichte. Ein Stück deutsche Memes sind natürlich auch die besten, wie jeder weiß. Klar, Alter. Ich bin mittlerweile voll auf dem Trichter von deutschen Memes. Echt jetzt? Saftige deutsche Memes und heilige deutsche Memes. Gibt's richtig gute Compilations. Du musst nur mal dich in den Bann ziehen lassen. Patrick, ich sag's dir, einen Abend damit verbringen und du willst nie wieder was anderes. Das ist so gut. Das macht so Spaß. Ich habe das Wochenende auch durch TikTok durchgescrollt, dann bin ich auf irgendwas hängen geblieben und ich weiß nicht wieso. Das war auch ganz komisch. Es war auch eigentlich nur ein Typ, der am Anfang immer mit einem Finger so nach oben zeigt und sagt so, Real Life Glitches Caught on Camera hieß es immer. Ach ja, ja, ja, ja, ja. Hast du auch mal gesehen? Ja. Und da habe ich so viele davon angeguckt und ich konnte es mir nicht erklären, aber ich wusste auch nicht, ob ich damit was anfangen soll oder. Ja, das sind ja vor allem, hat er ja irgendwie zu dem einen Thema schon 49 Videos und zum anderen auch nochmal irgendwie 60 Videos. Und das fängt ja immer gleich an. Er guckt ja immer genau gleich. Er guckt immer exakt gleich in die Kamera und dann mit dem Finger so nach oben. Und das Ding ist, aber ich habe dann auch gedacht, ah, okay, der hat einfach einmal das Video aufgenommen, dann verwurstet. Aber der hat ja tatsächlich andere T-Shirts an und so. Ja, also, ist mir aufgefallen. Der hat das mehrmals gemacht. Das ist geil. Aber dann kommen einfach ganz viele Videos von irgendeinem Straßenverkehr, wo ein Auto bremst oder ein Auto angefahren wird und auf einmal siehst ein Auto, das du vorher halt nicht gesehen hast, kommt so auf der Seite raus oder Personen, die hinter Personen auftauchen, obwohl sie da gar nicht sein können oder so. Ja, aber ich glaube, verschickt irgendwie. Ich glaube irgendwie, was weiß ich, 70% davon sind halt irgendwelche Fotomontagen, also Videomontagen. Ganz oft sind ja, also viele davon, habe ich auch schon kannt von irgendwelchen einschlägigen Internetseiten, wo die halt schon eindeutig als Fake rauskamen. Aber ein paar, da habe ich mich auch gefragt, okay, krass, weil da siehst du kein Cut oder kein Effekt oder sonst irgendwas und dann glaubt man es nicht. Das ist echt. Ja, aber irgendwie ist dieses Caught on Video, sagt ja heutzutage wirklich nichts mehr aus, dadurch, dass du alles Mögliche irgendwie manipulieren und faken kannst. Und richtig. Die Deepfakes sind ja jetzt quasi so das Ende der für das, dass man einem Video Glauben schenken kann, dass es Deepfakes gibt. Es braucht neues Medium da dafür. Ein nicht austricksbares Medium. Hologramme. Hologramme sind die Antwort auf alles, glaube ich. Ich glaube schon. Ja, so ein nicht austricksbares Medium, das in Stein meißeln wahrscheinlich wieder, irgendwelche Sachen in Stein. Aber da kann ja jemand anderes kommen und was dazu meißeln. Dann in Stahl brennen. Es müsste sowas wie so Kryptowährung sein, so eine Blockchain, wo das Video direkt reinkommt. Und dann nachverfolgbar nicht verändert werden kann. So. Aber es wäre, glaube ich, ein bisschen arg übertrieben da dafür. Aber es gibt doch, glaube ich, also du hast doch bei einem Video auch Metadaten in gewisser Weise reingeschrieben und so Videoprofile irgendwie. Und ich glaube, darüber lässt sich ja im Zweifel schon noch erkennen, ob das jetzt ein Fake ist oder nicht, wenn man die Daten so ausliest. Weil dann erkennst du ja, ob die Videoprofile die ganze Zeit gleichbleibend sind oder ob da irgendwo mal ein Knick drin ist oder so. Ist ja wie wenn du, ich hatte mal einen Post drüber gelesen, bei einem Bild kannst du irgendwie durch Programme die Tiefe vom Bild simulieren lassen, also einen 3D-Effekt quasi erstellen von dem Bild und dann siehst du da anhand von diesem 3D-Effekt siehst du relativ schnell, ob was noch nachträglich hinzugefügt würde, weil das dann einfach flach ist. Ist einfach ein flaches Stückchen und der Rest vom Bild hat irgendwie Tiefe halt. Verstehst du, wie ich meine ungefähr? Ich kann das nicht erklären, weil ich die Technik selber nicht 100%. Ich kenn's nicht mit Bildern, sondern mit Ton. Dass man da auch irgendwie so das Spektrum auf, weil da ging's irgendwie drum, um einen Typen, der hat irgendeinen Videospielrekord von so einem ganz alten Atari-Spiel. Aufgestellt und dann hat er irgendeine Zeit, also das ist ein Spiel, wo man einfach ganz schnell auf den Knopf drückt und dann fährt irgendwie ein Auto leer oder das war irgendwie so, es rennt ein Männle durchs Bild, ich weiß nicht mehr, was es genau war und da hat er auf jeden Fall eine Zeit geschlagen, wo die Entwickler gesagt haben, das geht technisch einfach gar nicht so schnell zu sein. Das braucht mindestens die Zeit, selbst wenn theoretisch jede Eingabe erkannt wird vom System und dann hat man auch dieses Video, wo also die Speedrunner oder wer auch immer, die laden es ja einfach hoch und da konnte man das dann. Haben wir darüber schon mal geredet? Ich glaube nicht, aber ich habe vor kurzem ein Video darüber gesehen, deswegen ist es sehr witzig, dass wir jetzt heute darüber sprechen. Aber ich glaub nicht. Wir haben uns nicht über Speedrunnen und so unterhalten. Okay. Ich habe gedacht, es ging auch irgendwann mal darum, dass irgendjemand aufgedeckt wurde bei seinen Falschtaten. Oh Gott, jetzt ruft mein Chef an. Beim Betrügen. Dann machen wir halt hier kurz einen Cut. Ja, das ist brutal nervig, dass man sich nicht sehen kann auf der Arbeit, und wenn man dann irgendwas beschwätzen will mit jemand, der in der anderen Schicht ist, dann. Ja. Ist der einen anrufen in seiner Freizeit, und wenn man dann halt gerade einen Podcast aufnimmt, dann nervt es halt. Ich mache halt voll oft einen Mittagsschlaf, und dann weckt er mich immer, dann lacht sich mein Chef aus, weil ich so verballert klinge, wie du schlafst. Und ich habe mich halt echt drauf gefreut, einfach einen Mittagsschlaf zu machen, und dann, naja. Das ist mies. Das ist echt mies. Aber, also, hast du dein Handy da dann immer auf laut? Ja, ich denke da halt manchmal nicht dran, dass ich das irgendwie stumm schalte für einen Mittagsschlaf, okay, oder so. Und dann klingelt's halt und die Uhr vibriert und dann bist halt wach. Ja. Kenn ich. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren immer noch bei den Deepfakes, Speedruns. Ja, aber ich glaube, ich habe da nichts mehr zu sagen. Okay. Jetzt sind wir durch mit dem Thema. Können wir jetzt mal abhaken. Von der Liste runterstreichen. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt, da steht dran, von einer App eine Push-Nachricht: nutze für deine nächste Tätigkeit deine ungewohnte Hand. Ja. Okay. Das heißt, eigentlich müsste ich das Handy jetzt mit meiner rechten Hand halten, weil das ist fürs Handy meine ungewohnte Hand. Und wer gibt, also welche App gibt dir solche Hinweise? Seven Mind heißt die. Das ist so eine Achtsamkeits-Health-App, bisschen. Genau, eine Meditations-App, die soll dir beibringen, wie man meditiert. Und was wäre jetzt, wenn das wirklich eine Tätigkeit wäre, die du ausschließlich mit rechts hinbekommst? Oder mit deiner starken Hand, mal davon ausgegangen, dass jetzt nicht. Ein Beispiel, oder was? Ja. Da dafür. Nee, ich meine, dein Handy sagt dir, nutze für die nächste Tätigkeit deine schwache Hand. Ja. Und wenn deine nächste Tätigkeit jetzt aber, du unterschreibst gerade einen Staatsvertrag, du guckst zufällig zwischendrin aufs Handy. Ja, das ist halt die Dedication da dafür. Oh. Ja, sorry. Was App muss das gesagt. Muss? Und dann warst du so ganz hässlich. So voll unkenntlich, wie so ein Grundschüler deine Unterschrift drunter setzen. Und dann ist er einfach auch ungültig. War einfach falsch. Mann, und dann gibt's Krieg. Toll. Ist die dann ungültig, die Unterschrift? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, eine Unterschrift, also ich weiß nicht, ob es anfechtbar ist, wenn es jemand sieht, wie du unterschreibst. Weil dann weiß man ja, dass das trotzdem du warst, der unterschrieben hat. Es geht dann nur darum, dass du es eigentlich warst. Ja, aber ich glaube, es richtig verwertbar ist wahrscheinlich nicht, wenn du falsch unterschreibst. Ja, und du kannst ja nicht die ganze Zeit anfangen, irgendwie deine Unterschrift einfach jedes Mal anders zu machen, oder? Ja, schon. Also, da auch jemand. Manche Tankstellenbetreiber haben mich schon ganz, ganz komisch angeguckt, weil ich nicht mehr genau die Unterschrift von vor 15 Jahren habe, die auf meiner Bankkarte hinten drauf ist, wenn ich irgendeine Quittung unterschreibe. Echt jetzt? Ja. Ich habe noch nie das Gefühl, jemand hat das kontrolliert bei mir. Also bei mir war es ein Tankstellenbetreiber oder Tankwart, weiß nicht, wie man die nennt heutzutage, der hat jedes Mal richtig genau gecheckt. Ich glaube, der wurde irgendwann mal dabei erwischt, wie er minderjährigen Kippen verkauft hat oder so. Und ab da hat er immer alles so ganz genau kontrolliert. Unter anderem auch die Unterschriften, die du bei so EC-Kartenbelegen teilweise geben musst. Und der hat dann wirklich so, ich habe gesagt, der guckt dann dich nur ganz skeptisch an, aber der kennt dich ja eigentlich, weil du da häufiger bist. Das ist so, ich weiß auch nicht, also ich glaube, wenn da jemand hingeht und den kennt er nicht, dann würde er schon was sagen, aber bei uns hat er immer nichts gesagt. Aber der hat sich trotzdem jedes Mal so die Quittung dann genommen, nachdem er unterschrieben hat, und das Kärtle behalten und dann beides so nebeneinander gehalten und verglichen, ob es auch wirklich die gleiche Unterschrift ist. Und wie gesagt, ich habe halt mit 14 oder 15 mein Girokonto eröffnet, wahrscheinlich sogar noch früher, und da irgendwann unterschrieben. Mittlerweile bin ich 27. Die Unterschrift hat sich in den Jahren ein bisschen geändert, würde ich mal behaupten. wenn er dann so einen Kommentar abgibt, so, ja, das hat aber auch schon mal besser geklappt hier mit am Ende dieses, diese Schleife da. Wo ist denn da der Kringel? Ne, meine Unterschrift hat ja wirklich gar nichts mehr mit der zu tun, die ich früher hatte. Ich muss so viel im Geschäft immer unterschreiben, irgendwelche Anträge und Formulare und Bums, dass ich mir relativ schnell im Geschäft eine kurze Unterschrift für meinen langen Namen angewöhnt habe. Deswegen. Ich mache einfach immer nur meinen Namen in schnell geschrieben. Aber ich glaube, immer lesbar eigentlich. Meine wird, ich glaube, wird man nicht erkennen, wenn jemand nur die Unterschrift sieht, wer, was mein, wie na, mein Name lautet. Aber ist auch eigentlich ein komischer Prozess im Leben, dass man so jetzt irgendwann mal denkt, ja, jetzt muss ich doch mal mir mal was Cooles ausdenken. Irgendwas. Ich hatte das. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwann mal hattest, aber ich habe mir irgendwann mal gedacht, ja, falls ich doch mal irgendwann berühmt werde, dann kann ich nicht so eine Keck-Unterschrift haben, dann muss ich schon cool sein. Und da habe ich schon mal mit 16 oder so, so daheim dann geübt, wie meine Unterschrift sein könnte, wenn ich berühmt wäre. Okay. Da hast du Autogrammkarten daheim gehabt von irgendwelchen Sängern oder Fußballspielern, die hatten alle so verrückt coole Unterschriften. Ich habe gerade gedacht, du hättest von dir schon Autogrammkarten gehabt. Nein. So. Nein. Wenn du so aufwachst und auf einmal berühmt bist, wieso auch immer, dass du die direkt verteilen kannst. Das ist ja ein bisschen komisch. Ach du. Hey, ich hab da mal was vorbereitet. Nee. Und du unterschreibst beim Postboten mit dem Tablet, Pad immer noch mit dem einen Finger, wie wenn es ein Stift wäre. Ja, wenn sich nice. Die Gelegenheit ergibt, dann mache ich das ja. Nice. Finde ich sehr gut. Man muss ja gerade leider nicht mehr unterschreiben. Ja. Sonst würde ich das, glaube ich, auch durchziehen. Ich finde es richtig geil. Ich habe es auch einmal gemacht, nachdem du es mir erzählt hast, dass ich was so belustigt drüber, wie irritiert ein Postbote gucken kann. Aber hat gut funktioniert eigentlich, oder? Funktioniert mega. Das ist erstaunlich. Eigentlich kommt man sich erst komisch vor, aber sobald man anfängt mit Schreiben, denkt man, ja, das ist doch einwandfrei. Das ist doch ein Stift eigentlich, den ich da in der Hand habe. Das war richtig gut. Ja, das ist ein kleiner Lifehack, Leute. Aber kennt ihr ja schon. Müssen wir nicht wiederholen, ja. Hatten wir den schon mal? Ja, den hast du schon mal erklärt. Ich hab den, glaub schon. Ne. Vielleicht nicht als Lifehack, vielleicht eher so als Bespaßung. Als Nebenhack. Als Sidehack. Sidehack. Wow. Oh, ich habe noch eine große Auflösung, oh ja, zu tätigen. Auch. Weil wir haben ja kurz vor der letzten Folge unseren großen Livestream gehabt. Unseren großen kleinen Livestream, wo wir schön Brot gebacken haben. Und ein bisschen Basilikum reingestreut. Basilikum. Eingearbeitet haben. Basilikum. Und das habe ich jetzt gegessen mal. Das Gefrorene, also das Gefrorene. Ja, das war jetzt, glaube ich, so. Waren das ein bisschen war mehr wie ein Anfang Monat war es eingefroren. Und ich glaube, wann haben wir das gebacken? 14. März. Müsste in unserem Kalender drin stehen. Jetzt stressig. Gehen wir davon aus, dass es am 14. März war? Das war am 14. März. Das war am 14. März, okay. Genau. Und erstaunlicherweise hat er gar nichts geschimmelt. War tipptopp. Zumindest ging es mir danach nicht irgendwie schlecht oder sowas. Und es hat auch ganz normal geschmeckt und sah auch ganz normal aus, wie halt aufgetautes Brot. Haben die Kräuter, also der Basilikum, seinen Geschmack behalten? Schwierig zu sagen, weil ich esse das, also ich habe das dann schon auch mit Beleg gegessen, nicht nur so roh. Mhm. Deswegen, und ich fand auch, dass der generell gar nicht so präsent war, der Basilikumgeschmack in unserem frisch gebackenen Brot, wo wir das probiert haben. Deswegen wäre das, glaube ich, auch schwierig, jetzt darüber was zu sagen, aber auf jeden Fall hat es nicht geschimmelt. Okay. Das wäre jetzt noch ganz erwähnenswert an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Dass man da auf jeden Fall mal das Servus drunter setzen können. Einen Knopf dran machen können. Ich habe den rumgedrehten Test eigenhändig noch gemacht. Also ich habe es nicht eingefroren. Und das ist, also das war jetzt nicht aus Versehen, also ich habe es wirklich bewusst draußen gelassen. um zu gucken, ob ein, so ein selber gebackenes frisches Brot schneller verdirbt als ein gekauftes Brot. Mhm. Und tatsächlich hat es nach, glaube ich, 4 Tagen oder so schon angefangen zu schimmeln. Das unser Brot schimmeln lassen? Mhm. Ein kleines Stückchen. Okay. Ich hab bis auf Viertelscheibe habe ich alles gegessen. Und die Viertelscheibe habe ich dann draußen liegen lassen. Und so quasi auf so ein Tellerle ein Stück gekauftes Brot vom Bäcker und das unser Stück daneben. Und unser ist irgendwie nach 4 Tagen und das vom Bäcker ist zuerst mal halt steinhart geworden und dann nach, vielleicht was war es am Schluss, waren es glaube ich 11 Tage oder so, da hat es dann angefangen zu schimmeln. 11 Tage erst? Mhm. Heieiei, ich glaube, die punchen da ganz schön was rein. Ja. Selbst der gute Bäcker, wo du denkst, der schafft doch noch mit von Hand. Selbst der ballert wahrscheinlich Konservierungsstoff in sein Zeug rein, dass es lange haltbar bleibt. Ja, anscheinend kriegen die das ja alles schon auch eigentlich tiefgefroren und backen das nur noch auf. Ja, das kommt dazu. Aus irgendwelchen Industriebäckereien im Osten. Ja. Was wirklich schade ist, weil dafür, dass Bäcker das aufbacken, ist es schon trotzdem sehr, sehr unterschiedlich, was du von denen angeboten bekommst. Manchmal sind die, also ich gerade bei den Laugenprodukten merke ich es halt, dass die manchmal so total trocken sind und manchmal einfach perfekt geil so. Ja. Und da weißt du nicht, was ist das Problem? Ist das jetzt was, eine andere Charge? Ist das das, was die morgens machen, was anderes wie das, was die mittags machen? Vielleicht gehört halt schon noch selbst zum Aufbacken ein bisschen Skill dazu, irgendwo das ja. zu machen. Kann schon sein. Es gibt ja auch Unterschiede, wie du dir daheim eine Tiefkühlpizza in den Ofen ballern kannst. Da gibt es ja auch die Theorie und die Theorie. Bei manchen schmeckt eine Tiefkühlpizza wahrscheinlich scheiße und bei manchen ganz annehmbar. Ja. Aber wahrscheinlich läuft es so auch, wenn so der größte Double am Bäckersofen steht. Wird es nicht so geil, wie wenn da jemand steht, der es vielleicht früher selber gemacht hat oder kannte, wie man es macht. Aber schon interessant, dass das so ein Grad, ich habe gedacht, das ist vielleicht so 1-2 Tage Unterschied, aber dass das so extrem unterschiedlich ist bei dem. Nee, ich war echt auch überrascht und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann auch am Schluss an den frischen Kräutern lag halt, dass die halt irgendwie den Unterschied gemacht haben, weil wenn du nur Mehl, Wasser, Salz hast und Hefe und das backst, hast du ja nicht noch so ein drittes Ding drin, wie jetzt Basilikum in unserem Fall, das halt irgendwie verderben kann. Hm. Also das könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, aber es ist richtig schnell verdorben. Eieiei. Und ich, ja, doch. Bibi rascht zur Zeit richtig aus mit Brotbacken. So ganz, ganz verkopfte Rezepte, wo du so 5erlei verschiedenen Teig machst. Und der eine hat eher das drin, der andere das drin. Und ganz zum Schluss musst du das alles zusammen vermengen und dann nochmal ruhen lassen. Und dann, also das zieht sich über 3 Tage, bis du da ein Brot machst manchmal. Okay. Ich glaube, Brotbacken ist wirklich was sehr Komplexes. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das richtig gescheit hinzubekommen, also du kriegst ja schon relativ schnell, relativ easy ein gutes Brot hin, aber so ein richtig geiles Brot zu machen, ich glaube, das erfordert schon viel Verständnis für die Materie. Ne. Ja, haben anscheinend viele jetzt zu der Zeit angefangen, Brot zu backen. Bleibt ja auch nichts anderes übrig. Naja. Wo ich Brot backen wollte, war das Mehl ausverkauft, deswegen habe ich kein Brot gebacken. Dann war ich aber auch schon gleich froh, dass du es nicht backen musst, weil dann bin ich Aufwand hast. Da war ich dann, okay, dann gibt es halt selber, kann ich selber gemachtes Brot. Oh Mann. Wait. Ja, wie machen wir weiter? Im nächsten. Ja. haben wir das Thema jetzt auch abgehakt. Da marschieren wir durch. Eins nach dem anderen, machen wir einen Haken dran, machen wir einen Knopf dran, machen wir den Deckel drauf. Okay, wollen wir zu einem künstlerischen Thema kommen? Ja, gerne. Okay. Dann kommen wir doch zu unserem Album der letzten 2 Monate. Das Album der letzten 2 Monate. Das uns lange Zeit begleitet hat. Ja. Ja, ich jetzt, ich habe es ein bisschen vergessen. Mir ist dann erst wieder auf. Nee, ich habe es jetzt nicht die letzten 2 Monate permanent angehört. Ja. Ich habe es nach der Folge, habe ich es mir abgespeichert in meine Mediathek rein. Und dann wurde ich dran erinnert, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt wieder Podcast. Tja, was ganz Neues für dich, dass du die Alben dir abspeicherst. Bitte? Ja, sonst sagst du, du hörst einfach immer direkt da und dann wandert es gar nicht erst rein. Nee. Nur bei wirklich speziellen Sachen, da höre ich es nur so an. Aber normalerweise tue ich es immer reinspeichern und dann danach entscheiden, kommt es raus oder bleibt es drin. Aber bei manchen Sachen, die Katzenmusik, da habe ich mich dagegen gewehrt, das überhaupt nur ansatzweise irgendwie in meine Mediathek reinzulassen. Okay. Sowas in die Richtung. Oder Barry White. Wie hieß er? Doch, Barry White. Barry White, das ist super. Ja. Alles, das ist alles subjektiv. Ja, bei mir ging es eigentlich ähnlich. Ich habe es eigentlich auch abgespeichert, aber dann habe ich es, glaube ich, auch sogar angehört. Das haben wir gehört. Aber und dann halt jetzt wieder. Ich hätte vermutet, dass du das eh schon drin hattest in deiner Sammlung, aber hattest nicht? Nee, hatte ich nicht. Okay, crazy. Hatte ich nicht. Was war es denn für ein Album? Ich habe immer gedacht, es heißt Songs in a Mirror, aber es heißt Songs in A Minor. In a Mirror ist auch geil. Ich habe es schon ganz, also vor kurzem gesehen, dass ich das immer komplett falsch gelesen habe. Songs in nice. A Minor. Ja, von Alicia Keys. Von der Alicia. Oder wie sie auch genannt wird, Alicia Keys. Ja, wie findest du, was gibt's dir, was macht's für Gefühle in dir? Also ich war richtig hyped vom Intro-Song Piano and I. Das ist so... Das kennt man doch irgendwoher, was ist das? Echt? Ja. Ich hab's nicht gekannt. Echt jetzt? Nee. Das wollte ich noch googeln. Aber es war so, es ist ein Beat im Hintergrund und sie macht halt immer so, ja, und dann weißt du, ist so jetzt gleich, wie wenn sie auch runterzählt und dann geht's los. So hatte ich das Gefühl bei dem Beat. Ja, da dachte ich, dass ich Alicia Keys falsch im Gedächtnis hatte, dass die viel rappiger ist, als sie eigentlich ist, aber war sie ja dann doch nicht. Hatte ich die Hoffnung, habe ich aber echt gedacht, das rascht jetzt komplett, weil es weiß ja nie, manche Künstler machen ja das eine Album so und das andere dafür ganz anders und dann haben sie ja einmal mehr den Touch in die Richtung und beim nächsten in die andere Richtung, dann hätte es ja sein können, dass das eins ist, wo sie einfach in die Gegend rumrappt, aber war es ja dann leider doch nicht. War es leider nicht, nee, aber insgesamt würde ich sagen, am Anfang kommt es eigentlich ganz gut rein und dann wird es auch ziemlich schnell ziemlich soulig. Ja. Das Album, dann kommt irgendwann das Lied Fallen, was, glaub ich, jeder kennt. Sorry, dass ich unterbreche, aber es ist Beethoven. Beethoven? Beethoven, die Moonlight-Sonata von Beethoven. Ah, okay. Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich habe es gerade im Hintergrund gegoogelt. Weil das wollte ich, das, da habe ich erst, das habe ich just vergessen, weil es so viele Lieder sind. Das sind echt viele. Ja. Genau, auf jeden Fall kommt als viertes Lied Fallen und das habe ich, glaube ich, als zu der Zeit, wo ich noch sehr viel Musikfernsehen geguckt habe. Rauf und runter, es kam, glaube ich, jede Stunde einmal das Lied, wo das neue rauskam. Ja. Aber ich glaube, war, glaube ich, da generell bei jedem Lied so. Aber eins, wo ich halt auf jeden Fall auch gefeiert habe und deswegen auch mich eigentlich gefreut habe, dass es da kommt, aber irgendwie auch dann nimmer so geil fand, wie ich es früher fand. Also es war auch so ein Lied, wo ich mir dann so auf meinen MP3-Player gepackt habe, weil es einfach zu der Zeit, was ich sonst so gehört habe, was ganz anderes war. Und es ist immer irgendwie ganz nice, ein Lied von was zu finden, von einem Genre zu finden, wo man sonst eigentlich nichts hört. Und direkt eins, wo man sagt, Alter, das ist alles das richtig ist nice, Stimme geil, Beat geil, dann das Klavier und hier und da. Und in dem Video, da sitzt du so dran und singt und läuft in Zeitlupe durch die Gegend, das ist doch mega fett. Hast dich so über alles gefreut. Läuft in Zeitlupe durch die Gegend. War jetzt nicht mehr ganz so, aber war auf jeden Fall okay. Dann kommt noch eins, wo man kennt, also wo ich zumindest gekannt habe, das war A Woman's Worth. Ja. Das siebte Lied kennt man auch irgendwie. Ist auch viel mit so Gruppengesang und so. Ja. Kann was, würde ich sagen. Aber was ich fand, was das beste Lied war, war Rock With You. Mhm. Das ist das Lied von dem Album, wo ich beim Durchhören immer wieder so drauf geschielt habe. So beim Anfang war ich mir dann immer unsicher, ist das jetzt das, was ich geil fand? Aber immer, nur wenn ich drauf guckt habe, war es immer das Lied. Also, okay. Das ist so für mich das Zeichen, dass das besonders hervorsteht. Ich verstehe, gute Theorie oder guter Ansatz. Und bei dem Lied kommt auch dieses eine Geräusch, wo man von dem GTA San Andreas Intro kennt. Weißt du, welches ich meine? Hast du das Lied zufällig gerade im Kopf? Ja, aber ich weiß nicht, welches Geräusch du meinst. Das klingt so, wie wenn man an so einer Metallspirale so mit so einem Stift entlang kleppert, so macht es dann so. So, okay. Ich glaube, es ist in manchen Gangsterliedern drin einfach. Ja, vielleicht ist dann das Geräusch immer an den schwedischen Gardinen entlang rasselt mit dem Schlagstock. Oder warte. Nee, ich glaube nicht, dass es das ist. Ach, du meinst das? Ich weiß nicht, wie das erzeugt wird, aber ich stelle mir vor, dass es so erzeugt wird. Das ist so ein, das sieht ganz komisch aus, das Instrument. Das hatte ich schon mal in der Hand sogar und habe es schon mal bedient. Das ist so ein, wie so ein Blech, das du biegen kannst. Und oben drüber ist so ein Klöppel. Und du kannst es quasi mit einer Bewegung so anschlagen und dann kannst du das Blech biegen und dann machst du damit den Ton. Also du tust es so schnalzen lassen und schlägt der Klöppel gegen das Metall und dann kannst du das Metall biegen und dann macht das dieses Blubbling. Aber ich wüsste, wie das heißt, hey. Das habe ich gut gefeiert, weil das auch mega gut zu dem Beat gepasst hat. Ja, das ist ein nices Ding. Das macht auch richtig Spaß, das zu bedienen. Hört man aber nicht häufig, das Ding. Nee. Wahrscheinlich, wenn man auch denkt, ja, das ist richtig geil und dann packt man es in jedes Lied rein, dann klingt alles genau gleich. Scheiße. Ist wahrscheinlich dann besser, dass man das nur so ganz dezent mal hört. Das würde ich gern, das können wir uns doch zur Aufgabe machen, rauszufinden, wie dieses Instrument heißt, bis zum nächsten Mal. Ja. Mann. Wie gesagt, ich hatte es schon mal in der Hand im Theater. Ich weiß ganz genau, wie es aussieht. Ich weiß nur nicht, wie es heißt. Naja, egal. Wie viele Punkte würde es geben? Nee, warte, ich würde noch gern was sagen, weil das ist jetzt eigentlich gerade so die Hälfte, also Woman's Worth. Mhm. Gerade so vor der Hälfte, weil dann hatte ich ein großes Problem mit dem Album. Dann hat es ein bisschen stark abgebaut, so für mich. Da war dann auch der Zeitpunkt, wo ich so das Interesse verliere, weil dann die Lieder so ähnlich werden und dann kommt dieses Soulige, wo 100.000 Stimmen durcheinander singen und alles so da kriege ich irgendwann einen Vogel, ich weiß nicht. Also es ist dann besser geworden, je häufiger ich gehört habe, aber ich glaube beim allerersten Mal, wo ich es gehört habe, habe ich glaube da dann irgendwann aufgemacht, wo ich dachte, okay, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Und es war glaube ich ziemlich genau nach dem siebten Lied, wo es dann immer von Lied zu Lied immer ein bisschen penetranter wird, bis dann Butterflies kommt und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt glaube ich ein Joke, das Lied, wo die immer nur das Gleiche singt und in verschiedenen Dingern, keine Ahnung, da kam es mir vor, wie wenn das so ein Antoine Burz Lied wäre, dass der einfach immer irgendwas über den Butterfly, flying high in the sky, it's a butterfly. Und die ganze Zeit, da passiert nichts in dem Lied, außer dass die paar Worte wiederholt und singt. Ja, doch. War verrückt. Ich hatte auch dann immer die Vorstellung, dass die im Tonstudio immer so drin stehen und dann halt typisch für so Soul-Sängerinnen mit ihrer Hand so die Tonhöhe anzeigt. Wie bei DSDS so. Und wenn dann der Produzent so meint, ah, da hast du den Ton ein bisschen falsch gesungen, du musst mehr hier singen, dann zeigt er das auch mit seiner Hand so an und dann tun die immer so gegeneinander die Töne singen und mit ihren Händen so irgendwas gleich zeigen und gestikulieren und niemand checkt, was abgeht. Aber die verstehen sich so komplett einfach durch diese Handbewegung. So eine Vorstellung hatte ich, fand ich dann ganz witzig. Ja, und da hast du es nochmal irgendwann dann fertig gehört oder hast du es wirklich bei Butterflies belassen? Nee, ich habe es fertig gehört, ja. Okay. Also ich habe das das war, glaube ich, das erste Mal, dann habe ich es dann nochmal ganz gehört, dann war ja ein bisschen Pause und dann habe ich es jetzt, glaube ich, noch so 3-4 Mal gehört oder so. Okay. Ganz entspannt. Und dann habe ich auch erst diese Tracks gehört, wo danach kommen, diese ganzen Remix-Dings. Ist ja irgendein NES-Feature drauf, wo der dann so losrappt, wo alle ein bisschen, oder ein bisschen funkiger, ein bisschen fetziger werden manche Lieder. Das Butterflies ist auch nochmal der Drumline-Mix, wo dann einfach eine andere Schlagzeugspur dran ist, damit das Lied auch ein bisschen peppiger kommt, aber es ist trotzdem noch ein komisches Lied, aber ich hätte jetzt nicht gerade das ausgewählt da dafür. Ist nicht schmissiger geworden dadurch. Es ist nur ein bisschen noch kurioser geworden. Vielleicht war das ja das Ziel, ich weiß es nicht. Das kann sein. Ja, und jetzt summa summarum. Du hast mit als diese Expanded Edition mit den ganzen Remixes und so. Hast du angehört, hast du gesagt, gell? Ja. Yes. Ja. Oder werden mir noch Musikvideos vorgeschlagen? Fändest du es ohne die Remixe genauso gut, wie du es mit den Remixen fandest? Ja, ich finde nicht, dass die das jetzt groß beeinflussen. Okay. Ich würde die auch gar nicht irgendwie mitbewerten. Das ist halt so ein nices Goodie, aber ich glaube, dass das ist wahrscheinlich eh irgendwas, was später dazu gekommen ist. Naja. Die Expanded Edition. Von dem her denke ich, dass es so gedacht ist, dass es ab dem 16. Lied aufhört. Und dafür hat mir das Lied auch ein bisschen... Wäre zum Beispiel das Butterflies-Lied des 13. das letzte gewesen, hätte ich auch gesagt, dann wäre es für dich das perfekte Ende gewesen. Dann wär's für mich irgendwie stimmigeres Ende, weil es mit einem viele Alben hören mit einem komischen Lied auf und da kann man dann genau so eins verwenden. Ne? Das stimmt. Und dann wäre es vielleicht ein bisschen nicht ganz so lang und nicht ganz so träge hinten raus, aber... Ja, ich meine, die erste Hälfte hat mich gut unterhalten. Von dem her würde ich, wenn ich es bewerten müsste, mal so eine... Du musst es bewerten, Pat. So eine... Schwierig. Ich habe jetzt gar keine Gedanken im Vorfeld gemacht. Aber ich glaube, eine 6 von 10 würde ich geben. 6 von 10? Mhm. Dafür, dass es sich ein bisschen genervt hat, der zweite Teil eigentlich. Ja, aber der erste Teil ist gut. Und sogar mehr als gut, deswegen... So ein bisschen mehr als über der Hälfte gut. Okay. Finde ich schon gerecht, ja. Ja, geht klar. Was sagst du zu dem Album? Also ich, ähnlicher Verlauf, zumindest beim ersten Lied wie bei dir. Also ich fand auch das Piano und ein relativ geiler Einstieg so in das Album rein und war ein bisschen gehypt, weil ich halt genau auch dachte, okay, ich glaube, die ist viel rappiger, als ich es in Erinnerung habe. Vielleicht wird das irgendwie so ein geiles Album, wo unterm Radar für mich verlief, irgendwie, wo ich nicht mitbekommen habe. Aber dann war es irgendwie doch wieder so Soul-Funk-Zeug, irgendwie, wo ich ja relativ wenig damit anfangen kann. Und bei dem Album konnte ich halt noch weniger damit anfangen, weil ich fand fast jedes Lied langweilig. Also ich fand Fallen mega geil, das fand ich auch früher richtig gutes Lied. Das ist immer noch fett, weil das was anderes ist als der komplette Rest von dem Album, finde ich. Der Rest von dem Album ist alles so ein bisschen immer ein Beat, der komplett durchgeht in dem Lied, eigentlich von 0 bis 100 und der sich kaum wandelt, vielleicht mal eine kurze Pause als Break oder mal irgendein anderer Schlag oder so und dann halt so ein blobbiger Bass und sie singt halt in verschiedenen Oktaven und schreit dann ein bisschen drüber und manchmal diese Gruppengesang und so und das packt mich halt nuller. Ich finde sowas wirklich nicht, also ich weiß nicht, ich finde Musik muss ein bisschen spannend sein, irgendwas muss passieren und ich finde bei der Musik passiert so wenig und ich glaube auch gerade deswegen kenne ich so wenig von ihr, weil halt wirklich nur die wenigen interessanten Lieder richtig berühmt geworden sind. So habe ich das Gefühl. Also ich kenne von ihr nur Fallen, dann auch das Woman's Worth, nur wegen dem NAS-Remix, weil das halt dadurch bekannt wurde. Und dann kenne ich noch Dings Empire State of Mind, wo halt Jay-Z quasi der Hauptpart ist von dem Lied, wo sie die Hook singt. Das singt sonst, die Hook? Ja, das ist jemand anderes. Nicht meine, ich hoffentlich verzeihe ich nichts Falsches. Lied von Jay-Z. Stimmt, das passt. Alicia Keys, ja. Und sonst kenne ich wirklich nichts von der. Und das hat wahrscheinlich den Grund, dass halt das andere mich nie gejuckt hat. So, wenn ich mal was von der irgendwo im Radio oder so gehört hat, ist an mir vorbeigegangen, weil ich es nicht interessant fand. Ich würde auch behaupten, die hatte gar nicht so viele krasse. Das kann auch sein, Hits, ja. Aber da bin ich auch nicht so. Wie gesagt, ich hatte kein Album von der, ich hatte das ein Lied von MP3-Player und dann. Danach. Ich will jetzt nicht sagen, dass du einen langweiligen Musikgeschmack hast oder so, weil ich vorhin gemeint habe, dass ich vermutet hätte, du hast es schon. Aber so Alicia Keys vom Künstler her ist ja ein riesiger Name eigentlich. Deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass die voll die Hits hat und so. Ich habe es einfach nur nicht mitbekommen und dachte, du kennst das eher, weil du ja auch so, was weiß ich, Christina Aguilera. Aber das habe ich auch nicht mal gesagt. Echt nicht? Nee. Nicht mal Genie in a Bottle. Ja, das eine Lied. Das ist okay. Das sind meine 90er-Playlist, weil das eigentlich die vielleicht, besten. Vielleicht bist du ein bisschen größere Dirty Christina-Fan oder wie auch immer sie genannt wird. Nee, keine Ahnung. Ich würde dem Ding so eine 4, 4,5 irgendwie geben. Also ich finde es nicht scheiße, auf gar keinen Fall. Das ist schon gute Musik und so, aber mich reißt es halt null auf dem Hocker irgendwie. Ich finde, in so soulig-funkigem Zeug passiert so wenig die ganze Zeit. Außer es ist halt irgendwie ein Soul-Künstler, der auch noch nebenher Gitarre spielt und dann halt ab und zu mal ein Solo reinballert, dann wird das Lied interessant in meinen Augen. Aber so, wenn das nur so ein Geklimper vor sich hin und jemand singt, weiß ja. nicht. Vor allem, je mehr Leute noch mehr durcheinander singen, ja. ist auch ein bisschen. Wenn es so unübersichtlich wird. Ja. Das stimmt. Ja, also summa summarum 4,5 gut gemeinte Punkte an die Alicia Keys aus Amerika. Gut. Yeah. Haben wir eins fürs nächste Mal? Oh, das haben wir abgehakt. Ich hatte in allen gängigen Portalen eigentlich geschaut und ich glaube, wir hatten alles abgearbeitet, was wir hatten an Alben. Aber ich vergewissere mich nur noch mal ganz kurz, weil der Nick hatte so viel uns empfohlen, ob da nicht eins untergegangen ist. Also die Katzen hatten wir, Alicia Keys. Ah ne, da war noch was. Es waren sogar zwei Alben noch, die ich nicht gesehen hatte. Dann machen wir doch einfach damit weiter. Der Interpret heißt Creed, C-R-E-E-D. Das Album heißt Weathered. Das ist schon in meiner Sammlung. Das ist schon in deiner Sammlung? Ah jo. Dann bist du ja schon voreingenommen. Vermutlich, ja. So ist das halt. Eieiei. Ja, aber das wird direkt mal gesucht und reingenommen. Das ist christliche Rockmusik für alle, die sich überlegen, ob sie sich's auch anhören. Sauberle. Sauber. Da übernehmen wir doch eine Position. Sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube, ich werf's einfach raus und mach's wieder rein, damit's ganz oben ist. Das ist der Trick, ist Leute. Christlich? 2001. Weil ich kenne... Also Creed vom Namen her ist mir bekannt, ich wusste nur nicht, dass die christlich sind. Das ist die Band, wo sie sich bei How I Met Your Mother immer drüber lustig machen. Ah. So dass Leute, das ist so wie dieses Nickelback-Ding, dass wenn man das hört, dass man dann komisch ist oder dass man das lieber nicht zugibt, dass man das hört. So einen Status hat es in der Serie. Ich weiß nicht, ob das generell so gültig ist, aber ja. Bin ich gespannt drauf. Sind wir gespannt auf jeden Fall. Ja. Hört mit und schickt uns neue Alben, wenn ihr uns noch zuhört, nach unserer Pause. Genau, sonst laufen auf dem Trockenen. Sind das so? Wäre auf einer Insel nicht gut. Ja. Immer ein bisschen feucht um die Füße rum sei. Gibt uns was für die Ohren, für die Seele. Gibt den Affen Zucker. Gebt den Affen Zucker. Ich habe übrigens undercover im Hintergrund noch kurz recherchiert, wie das Instrument heißt, weil es mich nicht in Ruhe gelassen hat und ich habe es rausgefunden. Ja. Es nennt sich Flexaton. Flexaton? Flexaton. Oder ich glaub, alles wird zum Flexaton. Wenn man Aton hinten dran macht. Ja. Welches Instrument noch? Das bist du als Instrument. Okay. Verstehe. Nee, und, ich hab dir mal einen Videolink geschickt, so sieht's aus auf jeden Fall. Das macht den, kannst du ja mal reinziehen. Und ja. Ihr daheim könnt euch auch reinziehen, wenn du den Link in unsere Beschreibung packst. Yes. LP Flexaton mit chinesischen Zeichen, sehr gut. Richtig, der spricht auch so ein bisschen chinesisch gebrochen, aber ist sehr interessant. Genau. Gut, so viel dazu. Weiter. Ja. Dass wir auch noch durchkommen. Statisch, ey. Oh Mann. Ich habe kürzlich was vorbereitet. Ja, was heißt vorbereitet? Ich habe mit dir ja schon drüber gesprochen. Ich hatte die Idee. Das ist ganz groß angekündigt. Du hast gesagt, das wird das Ding des Jahres. Ja, das sagt mir mein Instinkt. Das hast du gesagt. Heute sind wir alle versammelt. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Ist aber, glaube ich, komplett falsch. Scheiß drauf. Ich hatte ja gemeint, irgendwie, ob wir die Google-Kategorie ein bisschen abändern wollen, ob wir da ein bisschen mehr Pep reinbringen wollen, nicht einfach nur der eine sagt dem anderen was, der googelt es und stellt es in der nächsten Folge vor, sondern dass wir das live machen. Okay. Dass wir live uns gegenseitig herausfordern. Und zwar war meine Idee, ich weiß nicht, ob es so funktioniert, müssen wir jetzt mal ein bisschen ausprobieren, ich weiß auch nicht, ob das die Leute cool finden, die uns noch zuhören, aber meine Idee war ja, dass quasi der eine dem anderen einen Fakt sagt oder eine Frage stellt und der andere dann genau so in dem Moment antworten muss, oder was heißt genau in dem Moment, aber sofort halt antworten muss mit was Kreativem oder was er sich vorstellen kann, was das sein könnte, oder halt sagen muss, der faktisch richtig, faktisch falsch, je nachdem, und dann löst der Fragensteller danach wieder auf, beziehungsweise man kann ja so ein bisschen drüber sprechen. So hatte ich mir das vorgestellt. So wie genial daneben. Exakt. Nur nicht genial daneben. Nur vielleicht weniger genial, aber dafür nur umso mehr daneben. Richtig daneben einfach. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, ich bin dann in den letzten paar Tagen ein paar Mal drüber gestolpert, über den Begriff. Ich würde gerne wissen, ich hoffe, du kennst nicht, ob du dir unter dem Begriff Angststreifen etwas vorstellen kannst. Ein Angststreifen. Ja. Da denke ich direkt an so einen Streifen in der Unterhose. So, wenn man so ein bisschen Angst bekommt, dann dass der Stift da so einen kleinen Streifen reinmalt. So eine leichte braune Spur. Genau, das ist der erste Gedanke, der mir direkt so in den Sinn gekommen ist. Okay. Das ist natürlich nett. Nah dran, oder? Nee, gar nicht. Also Angststreifen. Ja, es ist was Technisches, würde ich mal behaupten. Du dir da irgendwas vorstellen kannst, oder? Was Technisches? Mhm. Das ist ein Gegenstand, der Streifen. Nee, es hat mit einem Gegenstand zu tun. Es ist auf einem Gegenstand der Streifen. Okay. Benutzt man den im Alltag, den Gegenstand? Manche ja, manche nein. Also eine bestimmte Berufsgruppe nur? Nee, mit dem Beruf hat es nichts zu tun. Hm. Schwierig. Soll ich dir noch Tipps geben? Gib mir noch einen Tipp, oder? Ja. Okay, es hat was mit Fortbewegung zu tun. Okay. Ich habe gerade da schon dran gedacht, weil ich nach dem Berufsbild gefragt habe, habe ich gedacht, es ist dieser Streifen, den die Polizisten auf dem Boden machen, wo dann die Betrunkenen drüberlaufen müssen und mal überprüft, wie betrunken die Leute tatsächlich sind. Und da drüber zu laufen, hat man auch mal ein bisschen Angst, weil selbst wenn man nüchtern ist und da drüber wackelt, dann will man sich ja nicht die Blöße geben, nicht auf einer Linie laufen zu können, aber kann ja schon vorkommen, weil das ist was man im Alltag vielleicht nicht so häufig macht, dass man genau auf einer Linie läuft. Ja, nah dran, aber nee. Also ich kann's auch gerne auflösen. Ja, mach mal. Damit wir nicht zu viel Zeit. Du hattest ja jetzt zwei, drei Ideen, die auch sehr gut damit hätten zusammengehen können. Der Angststreifen ist beim Motorradreifen also wie erklärt man das gescheit? Du hast einen Motorradreifen und ein Motorrad legst du ja in der Kurve so ein bisschen in Schräglage. Und je nachdem, wie weit du dein Motorrad in Schräglage legst, hat das Motorrad am Reifen Abrieb bis an die Kante vom Reifen oder halt nur in der Mitte. Wenn du immer relativ gerade fährst, hast du nur in der Mitte Abrieb. Wenn du sehr viel Schräglage fährst, hast du auch eher außen am Reifen Abrieb. Und wenn du eben nur mittig fährst, dann ist da so ein Streifen an der Seite von deinem Reifen, den du quasi nicht abgerieben hast. Und das nennt der Otto Normalbiker den Angststreifen, weil man daran sieht, wie ängstlich jemand fährt, ob er sich schön in die Kurven legt oder eher nicht in die Kurven legt. So, das ist immer klasse, wenn so, ja. Wenn so wie sagt man da? Das ist ja in ist jedem Profilierding ja irgendwie Begriffe für irgendwas, ja. Irgendwelche Leute, die irgendwas ein bisschen anders machen und deswegen muss ich über die belustigen kann. Und das muss anscheinend relativ assi sein, auf so Bikermessen oder so, gehen immer viele an die Motorräder von anderen und gucken halt erstmal auf den Reifen und lachen dann einen aus dafür, dass er so ängstlich fährt und so. Dabei ist er eigentlich mal, in erster Linie fährt er sehr ungefährlich, weil er sich nicht in die Kurven reinschmeißt, aber ja, das ist trotzdem lustig. Und ich bin da drüber gestolpert und dachte so, das wäre doch mal ganz witzig zu fragen, weil ich da gerade auch, ich habe auch direkt an den Scheiße Streifen in der Unterhose gedacht, wo ich das erste Mal gelesen habe. Und dachte, okay, das ist so mehrdeutig. Wie bist du darauf gestoßen? Weil du gerade meinst, als du es gelesen hast? Weil ich einen Motorradführerschein gerade mache. Oh. Ja. Und da, ich beschäftige mich gerade in meiner Freizeit eigentlich nur damit, irgendwas über Motorräder zu lesen oder Videos anzuschauen und mir Schutzklamotten zu kaufen und so, also nicht, weil ich sofort Schutzklamotten haben will, sondern weil ich es brauche, um Fahrstunden machen zu können, weil wegen Corona die Lehrer gerade kein Equipment rausgeben dürfen, muss man alles selber mitbringen und ich habe halt nichts und jetzt mache ich gerade den Schein und kommst voran? Ich habe jetzt, also ich mache gerade, ist sehr weit gefasst. Ich habe jetzt am Freitag meine erste Stunde, aber okay. Ich bin aktuell dabei, meinen Schein zu machen, sag mal so. Ja, sehr gut, da wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön. Also anspruchsvoll ist nett, weil ich mache so eine Erweiterung für den normalen Führerschein. Da brauchst du nur 4 Theoriestunden, glaube ich. Und doch 4 Theoriestunden und 5 Fahrstunden oder so und dann darfst du Motorrad fahren. Und dann hast du einen A-Schein. Nee, den ganz kleinen, den mit 125er Motorrädern darf ich dann fahren. Aber ich muss halt keine Prüfung ablegen. Das gibt es erst seit 2020, kann ich auch vielen empfehlen, die mal Lust haben, ins Motorrad reinzuschnuppern, weil das die meisten Fahrschulen relativ billig anbieten, das diesen Upgrade-Dinger zu machen. Und du musst halt keine Prüfung ablegen. Du musst irgendwie, glaube ich, 25 sein und mindestens 7 Jahre deinen normalen Führerschein haben. Und dann darfst du prüfungsfrei den Führerschein machen, weil deine Fahrerfahrung quasi als Prüfung genug gilt. Du musst halt nur so ein bisschen die Grundkenntnisse vom Motorrad kennenlernen, deswegen die 4 Theoriestunden und 5 Fahrstunden. Deswegen so. Die ganzen YouTube-Videos. Richtig, weil ich dachte halt, du kannst wahrscheinlich in den 5 Stunden nicht alles vermitteln, was du vermitteln willst oder vermitteln solltest beim Motorrad, deswegen versuche ich so viel wie möglich auch noch selber drüber nachzulesen. Ich habe auch schon eine Zeit lang damit geliebäugelt, mir so einen Motorroller zuzulegen, also einen ganz kleinen, lauten, stinkenden, einfach um im Sommer damit rumzufahren, weil es, glaube ich, ganz geil ist, weil ich es halt im Urlaub gemacht habe und da war es geil. Und da habe ich gedacht, aber ich glaube, da hast du halt immer ein bisschen arg geschießt, dass das Ding dir alle paar 100 Meter irgendwie unterm Arsch wegkrepiert, weil da das kaputt geht und das und dann ein bisschen mehr am Rumschrauben als am Fahren und da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Aber das ist, glaube ich, wie beim Auto. Ich glaube, du kannst halt Pech haben mit dem Ding und aber halt auch saumäßig Glück so oder halt normal, sage ich mal. Es gibt Maschinen, was irgendwelche Mofas, die seit 30 Jahren problemlos laufen und dann gibt es neue Roller, die du dir im Baujahr 2019 kaufst und sofort verrecken. Also ich glaube, da also sonst könntest du ja auch nicht wirklich Auto fahren, vertrauensvoll, wenn du die ganze Zeit den Gedanken hättest. Aber ich bin auch durch den Gedanken, im Sommer rumzufahren, draufgekommen, weil wenn ich dran denke, dass im Sommer möglicherweise immer noch kein Urlaub machbar ist oder so, dann brauche ich irgendein Hobby, wo man viel draußen ist, weil sonst fällt mir die Decke irgendwann auf den Kopf, wenn ich noch mehr Monate nur daheim rumsitze. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt mache ich mal den Motorradlappen. Dann kann ich wenigstens rumfahren, geil. Und ich freue mich voll drauf. Ich bin richtig hyped. Ich bin gerade sowas von hyped. Ey. Glaub ich gar nicht. Lernst du noch ein paar Motorradsprüche? Was man so sich gegenseitig an den Kopf wirft, wenn man sich trifft oder wen man grüßen darf, wen man nett ist. Ich glaube auch mal so ein Ding. Das wurde mir gestern lustigerweise erklärt von einem Kumpel, der schon lange Zeit Motorrad fährt. Der hat mir gesagt, wie der Biker-Gruß geht und dass man auf gar keinen Fall Roller grüßen darf. Und eigentlich streng genommen darf man auch keine 125er grüßen, aber dadurch, dass ich das dann selber bin, ist in Ordnung. Oh Mann, das Wichtigste, der Biker-Gruß, dass der on point ist, ist glaube ich das Wichtigste beim Motorradfahren. Alles andere ist völlig nebensächlich. Aber da muss der Finger raus, ey, wenn der einer entgegenkommt. Ja, nice. Ja, sauber, hey. Sauber, ne? Haben wir das auch abgehakt? Ja. Ich bereite was vor fürs nächste Mal. Alles klar. So, weil also, ich habe es am Anfang nicht genau verstanden, aber ich glaube, jetzt weiß ich, auf was rausläuft, deswegen. Okay. Du hast völlig freie Wahl. Du kannst auch irgendwie sagen, was weiß ich, Hitler hat ein Bild für 200.000 Euro verkauft. Reichsmark. Ist es richtig oder falsch? Und dabei hat er nur ein Bild für 200 Mark verkauft und ich muss drauf kommen, was falsch an dem Fakt war. Also du hast völlig freie Handhabe, nur es muss halt möglich sein, da ein bisschen drüber zu reden, hätte ich gesagt. Okay. Finde ich schön, weil dann passiert es so direkt im Podcast. Nice. Ihr könnt uns ja auch, wenn ihr uns zuhört, ein bisschen Feedback geben, ob ihr es cool fandet oder nicht. Genau, ihr könnt immer noch in unsere Gruppe, in der zwar nicht viel geht, aber vielleicht seid ihr derjenige, der ein bisschen Schwung in die Bude reinbringt. Richtig. Oder vielleicht ein bisschen diskutieren wollt, keine Ahnung, was man in so einer Gruppe macht. Ich bin in so einer riesen Telegram-Gruppe drin. Von dem Podcast. Von Naidu. Von dem Podcast, wo so 2000 Leute drin rumschimmeln und das ist so krass, da komm ich einfach gar nicht mit. Ich weiß nicht, ob ich da drin wirklich was machen kann oder nicht, aber so geht's bei uns nicht ab. Da ist alles noch ganz piano. Bei uns kommt jeder zu Wort, der zu Wort kommen möchte. Ja. Naja. Gut. Ja, schön. Ich würde sagen, jetzt haben wir eine kompakte Folge hier. Eine allzu ausschweifende Folge. Absolut. Willst du noch was zum Abschied sagen? Famous last words? Ja, gut. Ich würde mal sagen, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt X-Fuck. Der Podcast eures Vertrauens hat mal wieder die Stunde der. Das ich kann das nicht so gut. Nee, macht euch eine schöne Zeit, lasst euch nicht stressen. Schaltet wieder ein. Schaltet wieder ein. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Wir sind wieder da. Ja. Mit der nächsten Folge ist noch schwierig. Ich weiß nicht, wie das nächste Woche läuft. Genau. Mit den Geschichten bei mir ein bisschen stressig und am Wochenende habe ich eigentlich nie Zeit für irgendwas, was ich mir vornehme. Deswegen. Ja, die nächste Folge kommt, wenn sie kommt. Wir haben ja eh gesagt, wir halten es uns erstmal ein bisschen offen. Möglicherweise jetzt auch während der Corona-Zeit alle 2 Wochen, weil jetzt einfach gar nicht so viel passiert. Ja. Also, ihr werdet sehen, wann die nächste Folge kommt, aber sie kommt. Genau. Okay. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Ein schönes Wochenende euch allen. Ciao, ciao. Tschüss.